gibt immer mindestens eine Folk-Nummer auf einem Album von The Divine Comedy. Neil Hannon, Macher von The Divine Comedy, hat mit der akustischen Gitarre angefangen und das war vor mehr als 10 Jahren. So ist es kein Wunder, dass sie auf dem aktuellen Album auch der gerade gehörte Song Mother Dear findet. Viele der seltsamen Folk-Songs und Formationen stammen aus dem skandinavischen Raum. Beispielsweise Jenny Wilson, Singer-Songwriterin aus Stockholm mit Love and Youth, hat sie ein wirklich bizarres Album produziert. Kate Bush, Björk, aber manchmal auch nichts von all dem sind die Einflüsse. Hören wir Jenny Wilson mit A Hesitating Cloud of Despair.